ORAD.de, one app a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge erneut mit einer iOS App, und zwar der App F-Secure Adblocker von F-Secure Corporation. Universal App, Gratis App, Versionsnummer 1.0.6 liegt vor, 2 MB groß, Sprache Englisch erfordert, mindestens iOS 9.0 oder neuer. Klar, damit kamen ja die Content Blocker, und es gibt bei 10 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. F-Secure Adblocker macht das, was F-Secure Adblocker machen soll, beziehungsweise was draufsteht. Ads, also Werbung, wird geblockt. So, auch Seiten. Das funktioniert tadellos und einwandfrei. Ich habe ein Problem mit der App. Nicht, weil sie nicht funktioniert. Wie gesagt, sie funktioniert tadellos und einwandfrei, sondern weil sie keine Einstellmöglichkeiten hat. Einstellmöglichkeiten setze ich in diesem Vergleich mit einer Whitelist. Es gibt Websites, die kann man unterwegs nicht lesen, weil so viel Werbung drauf ist. Da möchte ich die Werbung blocken. Es gibt aber auch gerade Kollegen mit ihren Blogs, da möchte ich keine Werbung blocken. Die möchte ich angezeigt lassen. Die leben davon, unter anderem davon. Natürlich kann man die Seite nochmal laden, ohne Adblocker, beziehungsweise ohne Content-Blocker, lange auf das Reload-Zeichen in Safari gedrückt erhalten. Aber ich finde, ein Content-Blocker, ein Adblocker unter iOS braucht eine Whitelist. Wer nur Werbung blocken will, sich darum zum Beispiel, was ich eben genannt habe, keine Gedanken macht, der ist mit F-Secure Adblocker sicherlich gut bedient, oder wer kein Geld ausgeben möchte. Wie ein bisschen an Seitenbetreiber denkt, ich spreche da aus eigener Erfahrung unter anderem, der sollte das nicht nutzen ohne Whitelist, meiner Meinung nach. 4 Sterne würde ich geben, weil es halt tut halt das, was es soll, reicht mir im Funktionsumfang, aber definitiv nicht aus, um das jetzt weiterzuempfehlen. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.